Heißt das, ich kann machen, was ich will und Gott vergibt mir einfach? Und sind alle Menschen Gottes Kinder? Lies doch einmal, was hier in Johannes 1, Vers 12 steht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wer ist mit wie viele gemeint? Ich? Jeder? Jeder, der will. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Wenn du darum bittest, erlebst du, dass der Herr Jesus dir deine Sünden vergibt und in dein Leben kommt.